Bastian folgte dem Löwen ins Innere des Palastes und es kam ihm so vor, als ob Graugramans Schritte weniger kraftvoll waren als vorher. Schließlich gelangten sie in eine Höhle, die durch hunderte von Ampeln erleuchtet wurde. Das Feuer in ihnen glich dem bunten Flammenspiel in Graugramans Fell. In der Mitte erhob sich der mit farbigen Fliesen bedeckte Boden stufenförmig zu einer runden Fläche, auf der ein schwarzer Felsblock ruhte. Graugraman wandte Bastian langsam seinen Blick zu, der nun wie erloschen wirkte. »Meine Stunde ist nah, Herr. Uns wird keine Zeit mehr bleiben für unser Gespräch. Doch sei unbesorgt und warte auf den Tag. Was immer geschehen ist, wird auch diesmal geschehen. Und vielleicht wirst du mir sagen können, warum?« Dann wandte er den Kopf nach einer kleinen Pforte am anderen Ende der Höhle. »Tritt dort ein, Herr, du wirst alles für dich bereit finden. Dieses Gemach wartet auf dich seit undenklicher Zeit.« Bastian ging auf die Pforte zu, doch ehe er sie öffnete, blickte er noch einmal zurück. Graugraman hatte sich auf dem schwarzen Steinblock niedergelassen, und nun war er selbst schwarz wie der Fels. Mit einer Stimme, die fast nur noch ein Flüstern war, sagte er: »Höre, Herr, es ist möglich, dass du Laute vernehmen wirst, die dich erschrecken. Aber sei ohne Sorge, dir kann nichts geschehen, solange du das Zeichen trägst.« Bastian nickte, dann trat er durch die Pforte. Vor ihm lag ein Raum, der aufs Herrlichste ausgeschmückt war. Der Boden war mit weichen, farbenprächtigen Teppichen ausgelegt, Säulen, welche ein vielfach geschwungenes Gewölbe trugen, waren mit Goldmosaik bedeckt, das das Licht der Ampeln, die auch hier in allen Farben leuchteten, in tausend Brechungen zurückwarf. In einer Ecke stand ein breiter Divan mit weichen Decken und Kissen aller Art, über den sich ein Zelt aus azurblauer Seide spannte. In der anderen Ecke war der Felsenboden zu einem großen Schwimmbecken ausgehauen, in welchem eine goldfarbene, leuchtende Flüssigkeit dampfte. Auf einem niedrigen Tischchen standen Schüsseln und Schalen mit Speisen, auch eine Karaffe mit einem rubinroten Getränk und ein goldener Becher. Bastian setzte sich im Türkensitz an dem Tischchen nieder und griff zu. Das Getränk schmeckte herb und wild und löschte auf wunderbare Weise den Durst. Die Speisen waren ihm alle völlig unbekannt. Er hätte noch nicht einmal sagen können, ob es sich dabei um Pasteten handelte oder große Schoten oder Nüsse. Manches sah zwar aus wie Kürbisse und Melonen, aber der Geschmack war ganz und gar anders, scharf und würzig. Es schmeckte aufregend und köstlich. Bastian aß, bis er satt war. Dann zog er sich aus, nur das Zeichen nahm er nicht ab, und stieg in das Schwimmbecken. Eine Weile plätscherte er in der feurigen Flut herum, wusch sich, tauchte unter und prustete wie ein Walross. Dann entdeckte er kurios aussehende Flaschen, die am Rande standen. Er hielt sie für Badeessenzen. Unbekümmert schüttete er von jeder Sorte etwas ins Wasser. Ein paar Mal gab es grüne, rote und gelbe Flammen, die auf der Oberfläche hin und her zischten, und ein wenig Rauch stieg auf. Es roch nach Harz und bitteren Kräutern.